Deutschlandfunk. Corso. Down on the Street von den Stooges. Frontmann Iggy Pop gilt heute als Urvater des Punk. Seit 70 Jahren ist er auf der Welt, seit 40 tritt er oben ohne auf, singt, krächzt und wirkt ziemlich durchgeknallt. Jim Jarmusch, knapp ein Jahrzehnt jünger, wollte auch mal Musiker werden. Versuchte sich als Songwriter, Keyboarder und Sänger einer No-Wave-Gruppe. Machte dann aber Filme, die klassische Indie-Werke wurden. Stranger in Paradise, Dead Man oder zuletzt Patterson. Jetzt treffen sie beide auf der Leinwand aufeinander. In der Doku Gimme Danger, die Jim Jarmusch über Iggy Pop und die Stooges gemacht hat. Ein Film über einen Typen und eine Band, die der Gesellschaft immer den Mittelfinger entgegenstreckten. I don't want to belong to the glam people. I don't want to belong to the hip-hop people. I don't want to belong to any of it. Er, sagt Iggy Pop am Ende von Gimme Danger, er will nicht gehören zu den Glam-Leuten, den Hip-Hop, den TV, den Alternativleuten. I don't want to belong to the TV people, the alternative people, none of it. I don't want to be a punk. Er, sagt Iggy Pop, will kein Punk sein. I just want to be. Ich will einfach sein. Das wäre dann schon mal klar. We ready? Und Klappe, sagt Jim Jarmusch. Am Anfang einmal kurz zu sehen in seinem Film Gimme Danger. Kamera ab. Wir sind an einem geheimen Ort, sagt Jarmusch dann und beginnt das Iggy Pop-Interview zu seinem Film. Dieser geheime Ort ist wohl die Waschküche von Mr. Osterberg alias Iggy Pop. Wir befragen, sagt der Filmemacher dann im Off, wir befragen Jim Osterberg. Es geht um The Stooges, die größte Rockband aller Zeiten. Mit diesem letzten Nebensatz ist vielleicht das Entscheidende gesagt. Zumindest, was die Haltung des Films zu seinem Objekt ist. Gimme Danger ist keine Doku, sondern Verbeugung. Wozu ja gehören Stories, Schnacks und jede Menge schön gestrickte, auch gern zurechtgestrickte alte Geschichten und selbstredend Musik, wie der filmtitelgebende Song Gimme Danger. Gimme Danger, little stranger. Zunächst aber darf man sich erst einmal daran gewöhnen, dass wir mit James Newell, kurz Jim Osterberg, einen 70 Jahre alten Herrn vor der Kamera sitzen sehen, der eigentlich nur gegen Ende gewohnt leicht irre in die Kamera guckt, also den Iggy gibt, wo er über Jahrzehnte mit bloßem Oberkörper, und zwar immer, als Godfather of Punk von der Bühne starrte, während er Körperbewegungen vollführte, die eine indische Tempeltänzerin, vielleicht ja auch ihre Cobra, von Neid hätte erblassen lassen. Ich improvisierte einen wütenden Song. Ich hüpfte auf und ab, wie Schimpansen oder Paviane es machen, bevor sie kämpfen. Sobald ich damit anfing, legte die Band so richtig los. So war jedenfalls das geboren, was zum Markenzeichen der Stooges wurde. Iggy tanzte seinen Namen. Iggy ist hier in Jim Jarmuschs Film Gimme Danger ein gelassener, sympathischer alter Herr, hager, mit gewohnt strähnigen, aber nicht fettigen, langen, blonden Haaren, der unheimlich viel lacht, ja, kichert, wenn er von den wilden alten Zeiten erzählt. Und Jim Osterberg gibt ausführlich Auskunft über diese etwas andere Bildungsreise des Iggy Pop. Rock'n'Roll, Gras, Heroin, Entzug, üble Manager, alles überlebt. Und auch die Geburt des Stage-Diving wird hier rekapituliert, das Iggy bei den Konzerten der Stooges zur Kunstform entwickelte, die allerdings manchmal ziemlich nach hinten losging. So it was important to make contact. So ja, es ging um den Kontakt. Hatten wir die Zuschauer am Ende des Gigs erreicht? Ich wusste es nicht. Und da war die Gruppe dicker Mädchen. Die hatten sich direkt vor der Bühne auf den Rücken gelegt. Entspannung. Ich stand an der Bühnenkante, ahmte kleine Kinder nach, die die Aufmerksamkeit ihrer Eltern wollen. Ich dachte, wenn ich einfach vorwärts falle, werden sie mich auffangen. Aber sie wichen aus. Und so, der alte Herr kichert auch bei dieser Veteranengeschichte, so schlugen Iggy Pops Schneidezähne durch seine Lippe. Nichts gegen Fanfilme. Die zu sehen ist ja immer ein bisschen so, als schaut man heimlich in das musikalische Poesiealbum von jemandem. Hat seinen Reiz, aber das ist nun auch mal so bei den Fanfilmen. Sie geraten nicht selten zu lang. So wie jetzt bei Gimme Danger mit seinen 98 Minuten. Und diese Kompilation des langen Interviews mit Iggy Pop aus der Waschküche, den Schnipseln mit den Aussagen von Gitarrist James Williamson und einigen anderen Zeitzeugen, ist liebevoll, aber nicht sonderlich originell verwoben mit Konzertmitschnitten und einigen animierten Sequenzen. Nett, aber nicht ein künstlerisches Großprojekt. Das uns allerdings am Ende bei dem Zeitsprung ins Jahr 2003, als The Stooges wieder zusammenkamen, mit der verblüffenden Erkenntnis versorgt, dass auch ein damals 56 Jahre alter Herr eine Tempeltänzerinnenbeweglichkeit mit seinem natürlich immer noch blanken Oberkörper an den Tag legt, die schlicht unglaublich ist. Und er sang dabei, der Godfather of Punk, er sang damals mit Verlaub viel besser als in den 1960er und 70er Jahren der Stooges, finde ich. Den Soundtrack zu Jim Jarmuschs Film Gimme Danger gibt's natürlich auch mit dem wilden Punk-Zeug. Wie nannte Jim Jarmusch das am Anfang seines Films auf der Schrifttafel? Schmutzig. Ja, so klingt's. Und authentisch, aber keine Sorge, natürlich schon remastered. Now last year I was 21. I didn't have a lot of fun. And now I'm gonna be 22. I say oh my and I